Die Astralröhre. Die äußersten Polarpunkte der Erde eröffnen nicht nur den Weg zur Welt im Innern. Sie besitzen außerdem noch ein Fenster, einen Ausgang in die unsichtbaren und gleichlaufenden Welten, in die vierte und in die fünfte Dimension. Von hier aus bricht man auf und betritt die analogen Welten. Bis hierher kommen die Wesen von den Sternen, die Hyperboreer, und hierhin gelangen auch die Botschaften von anderen Sternen. Von hier aus entschwinden die Siddhas und die Magier höheren Ranges mit ihrem physischen Körper. Von hier aus starten die UFOs in die Weiten der Milchstraße. Andere solcher Fenster gibt es in Afrika, über Kenia und in dem sogenannten Bermuda-Dreieck, wo Schiffe und Flugzeuge verloren gehen. Ist dies etwa die verschwundene Säule des Nordens, die Himmel und Erde miteinander verbindet, wie die Legende berichtet, der gewaltige Baum, die Mutter Zaiba des amerikanischen Altertums? In großer Höhe über dem Pol ist ein Hohlraum, wo es die elektrischen und magnetischen Spannungsfelder der Erde nicht gibt, eine Art Trichter, die Astralröhre der Okkultisten, von wo aus die Medien, die Magier, die Siddhas und manche Yogis mit ihren Astralkörpern in eine andere Dimension eintreten und in die Welt der Antimaterie entweichen. Dort dürfte sich mein Meister mit Hitler verständigt haben. Von dort aus brechen die fliegenden Untertassen auf und treten wieder in den Erdkreis ein, ohne sich aufzulösen. Von hier aus dringen die übernatürlichen Erscheinungen und Wunder, das alchemistische Gold und die zu neuem Leben erwachten Körper der toten Helden in die Erde ein. Und das geschieht gleichzeitig in Universen, die durch ungeheure astronomische Entfernungen voneinander getrennt sind. Diese Astralröhre stellt in sich eine überdimensionale Zusammenfassung, eine Synthese dar. Die Ausgänge zu den gleichlaufenden Welten und die Zugänge zur hohlen Erde sind je nach dem zyklischen Verlauf der planetarischen und kosmischen Zeitalter verschieben. Im Wassermann-Zeitalter schlossen sich die Zugänge zur inneren Erde in Xinjiang, in der Wüste Gobi und im Berg Kalaisa und wurden psychologisch unauffindbar und unbetretbar. Obwohl sie nach wie vor da sind, so sieht man sie jedoch nicht mehr und kann sie auch nicht auffinden. Es gibt dort niemanden, der sie wahrnehmen könnte. Sowohl die Ausgänge als auch die Zugänge sind in den Süden der Welt an den Südpol verlegt worden. Die Zivilisation der inneren Welt ist derjenigen auf der Oberfläche der Erde weit überlegen. Ihre Bewohner betrachten die äußere Erde Bewohnende als Barbaren, als halbe Tiere. Sie wissen um ihr Schicksal. Die Mitglieder der unsichtbaren Regierung, die eine Kontrolle über die mächtigsten Nationen der äußeren Erde ausüben, sind gegenüber den Mächten der inneren Welt machtlos. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie versuchen, sich nach gewissen gesetzten Zeichen zu richten, denn das Entsetzen zwingt sie dazu. Wenn dem nicht so wäre, dann hätte man schon längst den Atomkrieg entfesselt, der ein Teil ihres zerstörerischen Planes zur Erringung der Herrschaft auf diesem Planeten darstellt, um schließlich ihren Messias, ihren falschen König der Welt, einzusetzen. Aber sie haben Angst vor dem letzten Bataillon. Und sie bewahren Schweigen über ihr Wissen, um nicht allüberall ein Wiederaufleben der Hoffnung und ein vorzeitiges Scheitern ihrer beharrlichen Verschwörung herbeizuführen. Unausweichlich haben sie zu gehorchen. Trotz alledem ist aber die Katastrophe unvermeidbar. Der Schriftsteller Balva Lytton, Mitglied der englischen esoterischen Gesellschaft Golden Dawn, die wiederum mit dem deutschen Thule-Orden in Verbindung stand, sagt in seinem letzten Buch »Die kommende Rasse« voraus, dass durch die Bewohner des Erdinnern eine Vernichtung stattfinden wird. Auch Jules Verne dürfte über die hohle Erde im Bilde gewesen sein. Es ist jedoch Edgar Allan Poe, der dieses Geheimnis gründlich untersuchte. Die Strömung der Gewässer im Süden der Erde reißt Arthur Gordon Pym mit sich fort bis zum Pol, wo er den aus der Antarktis auftauchenden weißen Riesen trifft. Poe war der Träger und Bewahrer einer esoterischen keltischen Überlieferung, die vielleicht im Gedächtnis seines Blutes bewahrt worden war. Man hat viel mehr als 1500 Meilen in das Erdinnere zurückzulegen, um Agathi, Shambhala und seine riesigen Hyperborea zu erreichen. Und ohne deren Genehmigung kommt man nicht dahin, wenn nicht der Hüter der Schwelle den Weg freigibt, sobald er des Zeichens auf Arm und Stirn gewahr wird. Der abscheuliche Schneemensch, der Yeti, bewacht mit seinen großen Kräften den Zugang jener Welt. Raymond Bernard meint, dass die höchst entwickelte Rasse des Erdinnern behaupte, nichts von der Existenz des Christus zu wissen, und dass ein atlantisches Dokument wie die Bibel von einer Fälschergruppe in hinterlistiger Weise übersetzt und entsprechend ausgelegt worden sei. Die Rasse im Erdinnern glaubt nicht an den Sündenfall noch an die Erbsünde, weil sie weder gesündigt hat noch gefallen ist. Die Legende vom irdischen Paradies, vom Adam, Eva, der Schlange, von dem Apfel und dem Baume der Erkenntnis über Gut und Böse nimmt in Wirklichkeit Bezug auf die magische Liebe Hyperboreas, wie sie von Shiva Luzifer, der Priesterin und Magierin Halvina, gelehrt wurde. Auch die Legenden von den goldenen Äpfeln aus dem Garten der Hesperiden, von Atlantis und vom Gral nehmen darauf Bezug. Die Bibel, das heißt die Schöpfungsgeschichte, ist ein Dokument von Atlantis. Nun gut, Plato berichtet, dass Atlantis ursprünglich von einem einzigen Menschenpaar bewohnt wurde. Das muss man sich aber fragen, welches Atlantis das gewesen ist. Denn für Herbiger gibt es zwei. Eines, das schon 150.000 Jahre vor dem anderen, kleineren und unbedeutenderen, dem vor 12.000 Jahren existiert. Jedenfalls hieß der erste Mensch Evenor und seine Frau Leucippe. Sie haben eine Tochter, Klito, in die sich der Gott Poseidon verliebt und mit ihr eine halbgöttliche Sippe gründet. Aber das erste Paar, von woher kommt es? Man hat uns erzählt, dass die Frau aus dem ersten Manne hervorgegangen ist, als dieser schlief. Das ist also dann ein Traum, der sich verwirklicht hat. Demzufolge hat man wohl angenommen, dass sie keine Seele habe und dass sie diese nur wiedergewinnen könne, indem sie wieder in den Mann zurückkehrt. Das trifft sicherlich auf Eva Leucippe zu, denn es gibt außerdem noch eine Legende, die uns von Lilith Ayesha berichtet, die nicht aus einem Traum des Mannes hervorgeht, die nicht von ihm stammt und die immer schon außerhalb von ihm war. Diese Frau hat eine Seele, folglich gibt es auch hier zwei Rassen von Frauen. Die Abkömmlinge der zweiten sind diejenigen, welche den Mann in die Unsterblichkeit zum Gral hin erheben. Auf sie bezieht sich das Goethe-Wort, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Es sind dies die hyperboreischen Magierinnen aus dem Odinsorden des Gottes Odin oder Wotan. Für die Einwohner von Peru und Mexiko der Urzeit war es Guatan. Es ist dies die Odinspriesterin Halvina, welche die magische Liebe ohne körperliche Erregung, ohne Orgasmus und ohne körperliche Geschlechtlichkeit lehrt. Eine Liebeslehre ohne Berührung der physischen Körper, sondern nur der feinstofflichen, eine mentale Durchdringung oder ein gegenseitiges Ergründen der Gedanken und Geisteskräfte durch Versenkung, wie im Traum, wo der Kuss wie ein kühler Hauch, wie eine Schneeflocke ist. Die Liebe bringt unsägliche Wonnen und die Fortpflanzung ist die willensbedingte Projektion des Geistes und der Seele. Im Sanskrit nennt man die innere Frau Cidrupini. Der hyperboreische Gott Abris ist möglicherweise ein Außerirdischer, denn er bewegt sich auf einem Pfeile fort. Ist es vielleicht der hyperboreische Eros, der der Magierin und Priesterin Halvina bei ihrem esoterischen Kult der magischen Liebe hilft? Ganz sicher bewegt er sich zwischen dem Pol und dem Morgenstern Venus, der Grünen, hin und her, wobei für die Vollziehung der Mysterien der magischen Liebe der Monat Mai, Maya, besonders geeignet ist. Diese Mysterien lehren uns, dass Lilith Ayesha, die Papan in meinem Buche, die nicht existente Blume, nicht entschwunden ist, sondern dass sie nur schläft und wieder erweckt werden muss. Sie ist das Dornröschen. Die absolute Frau kann schlafen oder sie kann sterben, was dasselbe ist. Man muss sie erwecken, wieder erwecken. Und dann enthüllt sie sich. Eine ganze Ewigkeit ist nicht ausreichend zur göttlichen Betrachtung des nackten Körpers der absoluten Frau.